Nummer 59. Sie planen für das kommende Wochenende eine Radtour mit Freunden. Sie wollen nach dem Wetterbericht entscheiden, an welchem Tag sie fahren. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Sie hören den Wetterbericht für heute und für das Wochenende. Im ganzen Sendegebiet ist es heute regnerisch und für die Jahreszeit zu kühl. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad. Morgen, am Sonnabend, lockert die Bewölkung im Laufe des Vormittags auf. Am Nachmittag ist es vorwiegend heiter und trocken. Die Temperaturwerte steigen bis auf 21 Grad. Für Sonntag erwarten wir einen Tiefausläufer aus dem Norden, der erneut kühle Meeresluft mit sich bringt. Die weiteren Aussichten. Nummer 59. Sie planen für das kommende Wochenende eine Radtour mit Freunden. Sie wollen nach dem Wetterbericht entscheiden, an welchem Tag sie fahren. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Sie hören den Wetterbericht für heute und für das Wochenende. Im ganzen Sendegebiet ist es heute regnerisch und für die Jahreszeit zu kühl. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad. Morgen, am Sonnabend, lockert die Bewölkung im Laufe des Vormittags auf. Am Nachmittag ist es vorwiegend heiter und trocken. Die Temperaturwerte steigen bis auf 21 Grad. Für Sonntag erwarten wir einen Tiefausläufer aus dem Norden, der erneut kühle Meeresluft mit sich bringt. Die weiteren Aussichten...